Thomas Gottschalk aus dieser Sendung seine ganz persönlichen Konsequenzen gezogen. Er wird nach rund 24 Jahren der Wetten, dass Moderation dieses Zepter abgeben. Sie selbst haben Wetten, dass erfunden und 6 Jahre lang moderiert. Können Sie seinen Entschluss nachvollziehen? Ja, aber nicht aus dem Grund. Also der Unfall ist nicht der Grund für den Rückzug von Thomas. Der Thomas hat was ganz anderes im Moment durchzumachen, weil ich glücklicherweise hinter mir habe, nämlich eine 6 plötzlich vor seinem Geburtstag zu sehen. Das heißt, ich habe mich an mein Älterwerden gewöhnt. Nächstes Jahr werde ich schon 70 und ich habe damit keine Probleme mehr. Aber wenn Sie die Nummer 1 spielen in Deutschland, dann werden solche Probleme an Sie herangetragen. Und der Thomas hat sich natürlich überlegt, was macht er eigentlich später, was ist seine Perspektive, was kann er noch alles tun. Wenn dann so ein Unfall dazukommt, wenn dazukommt, dass Dieter Bohlen mit völlig anderen Mitteln ihm sehr nah an den Leib rückt von den Erfolgsquoten her, dann stellt er sich sicher auch die Frage, muss ich eigentlich jetzt noch warten, bis ich Nummer 5 werde in Deutschland? Also es ist eher, glaube ich, ein privates Kalkül, was hier eine Rolle spielt. Und ich habe ihm am Sonntag noch, und ich werde ihn vielleicht am Samstag sogar in meiner Sendung haben, gesagt, reiß dich zusammen, mach weiter, solange du keine silbernen Löffel klaust, schmeiß dich auch keiner aus. Also noch ist da nicht das letzte.